Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Auch wenn sich abzeichnet, dass die organisierte Kriminalität mit KI-Systemen im schlechtesten Sinne umzugehen weiß, noch immer sind ja Vorsatz und Glaube an das Gute in der KI die stärksten Motive für die Entwicklung und deren Einsatz. Das geht wohl auch Wirtschaftsinformatikern der Universität Würzburg so. Denn die arbeiten derzeit an KI-Systemen, die kleine und große Betrügereien in Unternehmen aufdecken sollen. Etwa, wenn sich Mitarbeiter selbst Aktionsgutscheine ausstellen, um dann kostenlos die Produkte der eigenen Firma erwerben zu können. Oder wenn Hacker sich in die Firmensysteme einklinken und Warenströme umlenken. All solche Unregelmäßigkeiten in den Enterprise Resource Systemen, also den Produktionsplanungs- und Warenwirtschaftssystemen von Firmen, soll demnächst DeepScan auffinden. Professor Axel Winkelmann hat mir die Idee erklärt. DeepScan steht für natürlich Deep Learning, also für künstliche Intelligenzmechanismen, die auf den Unternehmensdaten genau nach solchen Verhaltensmustern, die nicht normal sind, schauen, suchen und im Falle von Abweichungen eben Alarm schlagen und sagen, da könnte irgendwas Schlimmes sein. Und die Softwaresysteme bieten heute noch keine Möglichkeit, sofort Alarm zu schlagen. Und genau das wollen wir natürlich mit diesem Scan-Mechanismus aus dem Forschungsprojekt DeepScan erledigen. Wie genau muss man sich das vorstellen? Gibt es dann eine riesige, ich sag mal, Aufpasser-Software, die dann in der Lagerwirtschaft, in der Rechnungslegung, in der Maschinendisposition, in der Personaldisposition, wo auch immer in den ganzen Unternehmensdaten aufpasst, dass da keine Unregelmäßigkeiten aufpoppen? Genau, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie den Virenscanner auf dem eigenen Rechner, der ja aufpasst, dass letztendlich kein Virus auf den eigenen Rechner gelangt und dort Böswilliges macht. Genau das Gleiche beabsichtigen wir mit dem Projekt eben für die Unternehmensdaten, für das Unternehmen an sich, für die virtuelle Welt des Unternehmens, indem eben das Software-System, das DeepScan-System permanent die Daten scannt und Anomalien, also Veränderungen, die unnormal sind, die untypisch sind, darauf bewertet, ob das potenziellerweise ein Problem sein könnte. Nun ist es ja gerade so, dass viele Geschäftsprozesse, die nicht normal verlaufen, die werden dann irgendwie händisch bearbeitet und nur unzureichend in den ERP-Systemen erfasst. Wenn da Manipulationen vor sich gehen, dann würde DeepScan wahrscheinlich machtlos sein, oder? Also DeepScan ist natürlich dann immer machtlos, wenn es keinen Zugriff auf Daten hat. Das ergibt sich aus der Sache selbst. Aber auch Abläufe, die vielleicht nicht zu 100% innerhalb eines Software-Systems ablaufen, sind im Ergebnis, das heißt in den Daten, doch immer wieder abgespeichert im System. Trotzdem ist es ja so, dass im Unternehmensalltag immer wieder Ausnahmen von der Regel vorkommen. Und wenn die alle sozusagen von DeepScan detektiert werden würde, dann könnte es vielleicht sogar sein, dass sich das System eher gegen die Firma richtet, weil es einfach viele Fehlalarme auslöst. Kann das passieren? Wie schätzen Sie das ein? Also das ist natürlich schon ein Faktor, dass das System von sich aus auch nur sagen kann, es gibt eine Anomalie. Diese Anomalie ist dann eben auch zu bewerten. Aber innerhalb unseres Forschungsprojekts werden wir natürlich ganz viele Trainingsvorgaben geben. Wir werden ganz anhand von großen Datenmengen auch entsprechend trainieren, was richtige und falsche Alarme sind. Aber wir können natürlich die Realität nicht komplett vortrainieren. Das heißt, es wird immer wieder Alarme, Fehlalarme geben. Aber die Anzahl an Fehlalarme reduziert sich natürlich auch mit der Zeit und mit dem zusätzlichen Lernen. Und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann so weit sind, dass da größtmöglich keine Fehlalarme entstehen. Solch eine Software wie DeepScan, die wird sicherlich bei vielen Beschäftigten Angst vor Verhaltenskontrolle auslösen. Wie wollen Sie denn die Akzeptanz für solch eine Software herstellen? Also das Problem ist zunächst mal da. Wir diskutieren in der Öffentlichkeit heute noch sehr stark über Firewalls, über die Absicherung, ist Cloud sicher und so weiter und so fort. Das sind alles diese externen Barrieren, die man um die Daten herum errichtet. Je größer dieses Unternehmensdatenfundament eigentlich wird und je mehr Betrug ich dort machen kann, desto wichtiger wird es allerdings, dass wir den Teil beobachten, wo das tatsächlich stattfindet. Und zwar im existenziellen Interesse des Unternehmens. Also wenn plötzlich Wertgutscheine eingelöst werden, die es aber eigentlich in der Realität gar nicht gibt, sondern da hat sich irgendjemand kreativ was ausgedacht, hat vielleicht irgendwelche Zahlencodes oder so erraten und ich gebe meine ganze Ware nach draußen für 0 Euro, weil der Warengutschein eben sagt, Abverkauf für 0 Euro über den Online-Shop, dann kann ich das wunderbar hinterher feststellen, aber das Unternehmen ist trotzdem pleite. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und ich glaube, das ist auch im Interesse der Arbeitnehmer, dass wir solche Dinge vermeiden wollen. Was die Verhaltensweisen des Einzelnen angeht, es geht nicht darum, in DeepScan zu sagen, du bist 3 Minuten langsamer oder schneller gewesen als dein Kollege oder ähnliches, sondern es geht vielmehr darum zu sagen, es gibt hier an bestimmten Stellen des Unternehmens Verhaltensauffälligkeiten, die gar nicht runtergebrochen sind auf den einzelnen Mitarbeiter, die aber dazu führen können, dass bestimmte Schwachstellen des Unternehmens oder Betrugsvorfälle innerhalb des Unternehmens dann auch gelöst werden können. Das war Professor Axel Winkelmann von der Universität Würzburg über DeepScan, eine Software zum Aufspüren von Unregelmäßigkeiten.